1 Live. 4. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. Einen wunderschönen guten Abend dir und euch. Ich möchte heute mit einigen Tracks beginnen, in die, wie ich mir einfach mal einbilde, man sehr, sehr tief hineinhören kann. Ambiente-Tracks, wie ich überhaupt der Meinung bin, bei diesen frostigen Temperaturen, wenn ich irgendwo stehe, habe ich manchmal das Gefühl, sagen wir mal, wenn jemand 3 Kilometer entfernt von mir ein Feuer macht, dass ich das Knistern bei dieser eisigen Kälte hören könnte. Oder Rufe aus einer Stadt, die möglicherweise 20 Kilometer entfernt ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Ohren wären irgendwie sensibler und besser eingestellt. Die ersten Signale, die ich also hier ins ewige Eis des Sektors senden möchte, kommen von Leuten wie zum Beispiel dem Briten Gagarin, so wird er ausgesprochen, über den ich gleich noch 2-3 Sätze sage, dann der geheimnisvolle Engländer BV Dub und einiges weitere mehr, bevor es hier dann sehr straight rhythmisch wird. Zunächst Gagarin mit dem Titel AB Plus. Thank you. 1Live4. Dieser Mann hier im Hintergrund heißt Michael Santos. Vor kurzem erschien sein allererstes Album überhaupt, The Happy Error, also der glückliche Irrtum. Und dieser Titel könnte durchaus vielsagend sein, denn diese glimmernden, knisternden Glitch-Sounds, die Michael Santos hier wunderbar und fantastisch bündelt, mögen im Einzelfall vermutlich auf Irrtümern basiert haben. Auf der Suche nach irgendwelchen Sounds hat er die gefunden, die er eigentlich gar nicht finden wollte, war aber mit denen so glücklich, dass möglicherweise so etwas wie der glückliche Irrtum entstanden ist. Hopefully Helsinki ist der Track, den ich von Michael Santos gespielt habe. Davor dieser wunderbare Glocken-Dub-Techno, wenn man so will, von BV Dub aus England, geheimnisvolle Person, von dem es, glaube ich, noch nicht so fürchterlich viele 12 Inches gibt, geschweige denn ein Album. So biografisch habe ich über den bisher überhaupt nichts rauskriegen können. Und davor, damit ging es auch los, haben wir Gagarin gehört. Der Mann ist wirklich interessant, der kommt aus Manchester, macht schon urlange Musik. 1978, um den Dreh herum, war er Drummer einer recht kurzlebigen New Wave Band, die sich in Manchester im Norden Englands gegründet hat. Die Gruppe Ludus um die exzentrische Sängerin Linda Sterling, der ein oder andere kann sich an diese Band vielleicht noch erinnern. Heute, beziehungsweise seit einigen Jahren schon, arbeitet Gagarin unter anderem mit der amerikanischen Band Per Übel zusammen. Er hat auch die letzten Jahre der ehemaligen Velvet Underground Chanteuse Nico musikalisch begleitet, die ja ihre Liveband in den 80er Jahren meines Wissens vorzugsweise aus Manchester Musikern rekrutiert hat. Und jetzt hat Gagarin, der Drummer ist, was man dieser Platte anhört, Breakbeat-Fragmente, sehr ungewöhnlich, fast schon ins Free-Jazz-artige gehende Drum-Konstellationen sind das. Jetzt hat er ein neues Album veröffentlicht, ein elektronisches Album, Adaptogen, mit dem ich die ganze Show hier begonnen habe. Während ich das erzähle, hören wir im Hintergrund den Amerikaner Matthew Cooper, der mit seiner Musik sich Illuvium nennt und damit unter anderem auch zum Beispiel auf offene Ohren stößt bei Leuten wie Benjamin Gibbard, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht glauben möchte, dem Kopf und Sänger von Death Cab for Cutie. Illuvium hier mit einem Titel, der schon 2 Jahre alt ist. When I Live by the Garden and the Sea. Thank you. 1Live 4, Ladies and Gentlemen, Klänge ins ewige Eis des 1Live-Sektors. Wir haben eben nach Illuvium den Amerikaner Ethan Rose gehört. Der kommt aus Portland, Oregon. Und dort gibt es einen Vergnügungspark, den Oaks Park Roller Rink. Der Name sagt es, dort kann man gut rollen, skaten, vieles mehr. Irgendwo in dem Park steht eine uralte Wurlitzer-Orgel aus dem Jahr 1926. Mit der damals schon Musik für Stummfilme gemacht wurde. Diese Orgel hat er restauriert, repariert, instand gesetzt und aus ihr alle erdenklichen Klänge geholt, die er nachträglich dann mit Computer und sonstigen elektronischen Effekten versehen hat. Und diese Wurlitzer ist quasi die Wurzel allen Übels, wollte ich fast schon sagen, aller Musik, die Ethan Rose auf seinem Album Oaks produziert. Danach kam ein sehr luftiger, zusammengeraschelter Popsong aus Island von Sing Fang Boos. So nennt sich ein Artist namens Sindri Mar Sigfusson, der eigentlich bei der isländischen Band Seabear spielt, jetzt mit Klangur ein wunderhübsches Soloalbum vorlegt. Sing Fang Boos, so nennt er sich. Und das hier im Hintergrund ist der große Ausnahmesaxophonist Ferrer Sanders mit Astral Traveling. Diesen Track hat sich Françoise Kay ausgesucht als den Track, den er gerne auf seiner eigenen Beerdigung hören möchte. Es gibt eine Compilation, Final Song Number One, also der letzte Song, das letzte Lied. Verschiedene DJs sind befragt worden, was sie auf ihrer Beerdigung hören möchten. Cold Cut entscheiden sich für Brian Eno. DJ Hell aus Berlin zum Beispiel für die Stranglers und Golden Brown. Françoise Kay hier für Ferrer Sanders. it's gone. I feel the half that is missing. Until river flows back to me. Wir sind hier bei 1Live 4. Es gibt ein neues Album von dem Kölner Techno-Urgestein Matthias Schaffhäuser. Schaffhäuser and Friends, Unequal Equality. So heißt dieses Album. Und Friends meint viele Freunde über den Planeten gewissermaßen verteilt, mit denen Schaffhäuser sich bei jedem einzelnen Track jeweils mit einem zusammengetan hat und in Kollaboration mit diesem eben den Titel gefertigt hat, sodass das im Grunde allesamt Duette sind, wenn man so will. Wir hören hier eine Zusammenarbeit zwischen Schaffhäuser und Sigi Kinder, die heißt Syntagma und kommt wie viele andere Tracks mit schönen, kleinen, reingeworfenen, perlenden Melodien, guten Dub-Effekten daher. Benjamin Brunn beginnt den Reigen der Tracks zusammen mit Schaffhäuser, auch ein wunderschöner Track, ist ein richtig gutes Album. Davor habe ich Bomb the Bass gespielt, Tim Simonen mit Black River im Guy Boratto Remix und die Stimme vielleicht klar zu erkennen von Mark Lanegan. Und davor hatte ich aus dem Sampler, auf den ich nochmal zurückkommen möchte, Final Song Number One Musik gespielt. Also der letzte Song, der am Grab gespielt werden soll. Ich selber habe mich heute Nachmittag dabei ertappt zu überlegen, was das denn in meinem Falle, aber ich habe das dann irgendwann einfach abgebrochen. Auf diesem Final Song Sampler ist auch die Französin Chloé, die ich hier bis zu den Infos noch einmal mit einem älteren Track spielen möchte. Sie als Remixerin von Scratch Massive. Like you said. 1Live. Infos. Mit Christine Langner um 23 Uhr. Israel greift erneut Gazastreifen an. Weltwirtschaftsforum geht ohne Beschlüsse zu Ende und das Wetter mit Sonne und Regen. Die israelische Luftwaffe hat wieder den Gazastreifen angegriffen. Aus israelischen Sicherheitskreisen wurde bestätigt, dass es mehrere Angriffe gegeben hat. Wie Augenzeugen berichten, haben israelische Kampfflugzeuge eine leerstehende Polizeistation bombardiert. Verletzt wurde offenbar niemand. Zuvor waren aus dem Gazastreifen Granaten auf Südisrael abgefeuert worden. Ministerpräsident Olmert hatte dafür Vergeltung angekündigt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Wolf hat das Aus für das einheitliche Umweltgesetzbuch begrüßt. Er nannte die derzeitige Fassung der Pläne zu bürokratisch und praxisfern. Bundesumweltminister Gabriel hatte zuvor in Berlin erklärt, dass das seit Jahrzehnten verfolgte Projekt einheitlicher Umweltregeln und Genehmigungsverfahren gescheitert ist. Gabriel gibt der Union die Schuld daran und wirft ihr Koalitionsbruch vor. Die Große Koalition hatte sich 2005 darauf geeinigt, die Reform umzusetzen. Das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos ist heute zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt des fünftägigen Treffens stand die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Konkrete Beschlüsse gab es wie erwartet nicht. Tenor der Veranstaltung war der Ruf nach mehr internationaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Krise. Die Gegenveranstaltung, das Weltsozialforum in Brasilien, ist ebenfalls heute zu Ende gegangen. Rund 100.000 Teilnehmer kamen in den Tagungsort Belém. Ein wichtiges Thema war der Schutz des Amazonaswaldes. In der ersten Fußball-Bundesliga hat sich der VfL Bochum im Kellerduell gegen den Karlsruher SC durchgesetzt. Die Bochumer gewannen mit 2:0. Das erste Tor für Bochum machte Christian Fuchs, der auf weitere Siege hofft. Für uns war es natürlich sehr wichtig, weil eben die harte Vorbereitung eben jetzt Früchte trägt. Und wir wollen aber jetzt nicht nur bei dem einen Sieg lassen, wir wollen noch mehr anhängen. Und ich glaube, dann sieht es dann letztendlich positiv für den VfL aus. Das zweite Tor für Bochum schoss Diego Klimowitz. Im zweiten Sonntagsspiel hat Arminia Bielefeld Werder Bremen mit 2:1 geschlagen. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben die NRW-Vereine wie folgt gespielt. MSV Duisburg schlägt Rostock mit 1:0, Alemannia Aachen verliert 0:1 in Wiesbaden und Rot-Weiß Aalen verliert 0:4 beim FSV Frankfurt. Frankreich ist neuer Handball-Weltmeister. Die Mannschaft setzte sich im Finale gegen Kroatien mit 24:19 durch. Damit löst Frankreich Titelverteidiger Deutschland ab, die das Turnier als Fünfter beendet haben. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht kommen vereinzelt noch leichte Schneeschauer runter bei -1 bis -5 Grad. Morgen wird es dann überwiegend bewölkt. Am Nachmittag kommt vor allem im Osten mal die Sonne raus. Regen kommt nur im Westen runter. Die Temperaturen liegen in Mülheim und Grevenbroich bei 4 Grad. Bad Oeynhausen kommt auf 5. Der Dienstag beginnt freundlich, später von Westen her dann wieder Wolken und auch Regen. Stauschau. Keine Staus. Okay, ich möchte weitermachen mit einem Mann bzw. seinem Projekt, das ich hier in der letzten Woche schon vorgestellt habe, Harmonic 313. Das Album When Machines Exceed Human Intelligence kommt jetzt raus. Hinter dem Ganzen, hinter Harmonic 313, steckt der britische, englische Elektrolurch Mark Pritchard. Wer sich für UK-Bassmusik interessiert, und das sagen wir einfach mal abseits jetzt eingefahrener Genres oder Schienen, wie zum Beispiel Drum and Bass oder Dub, Step Grime, der ist hier richtig, denn was Mark Pritchard hier abliefert, das ist ein Sammelsurium aus Elektro, Hip-Hop, abstrakten, freigeistigen Skulpturen, aber jeder Track für meinen Geschmack haut wunderbar hin. Ich nehme jetzt einfach mal seinen Hip-Hop-Ausflug, wenn man so will, Battlestar, featuret die beiden Rapper Fat Cat und LZ. Hier ist Harmonic 313. You know how we go, Fat Cat aka Ronnie De Niro, yeah, this how we doing it tonight, it's Cold Steel, bitches, my flows always be on time when I run down line, my flows defined, fit classics ain't the drop of a dime, y'all can't put your finger on it, still ain't touching my grind. Quiet bubble motherfuckers and y'all still don't get it. When I spit y'all twist in your face like somebody shit it. Favorite MC, but he's scared to admit it. One of the hardest artists that you probably never heard. A word of me and Dylan, my crew, we bout to take it further. Ring on any niggas on the planet and we'll serve ya. Wanna make it happen, call that nigga Hex Murder. Fat Cat, aka Ronnie Pound Sterling. Chillin' in my dressing room, get head from your girlfriend. Hotter than a Sherlin. You got a cold

know, I know, I know, I know, I know, you know, I know, you know, I know, yeah. Here we go. Yo, what up, Stray? It's like, here we go again. Shema Kassat. Never fall in love. I could never fall in love. Don't wanna ruin this thing we have. Never fall in love. I could never fall in love. Don't wanna ruin this thing. The backseat of my Jeep, that's swinging episode. Smooth it out, I'm not trying to take the rocky road. Not to run a mill, she mastered different mode. She sung a song to a different kind of soul. Ate a cereal from a different kind of bowl. Her mark of beauty looking like a different kind of mold. Erotic city, her ancestry did a wow. Approach her like, can you put some water in my pow? Some numbers in my phone, so later we can gel. Connect thoughts, feeling graced by your presence. Turned on by your walk, I like your leggings. Not trying to fall in love, but I'm really feeling destined. She contained every element that I dreamed of. Clear complected, she don't need no makeup. If I'm dreaming, I don't wanna wake up. New Jack City, Chris Willie, no passbook. She walks to the cast bar, walks home. Swung a clutch 360, then she posed like a model. That's when my heart pumped full throttle. That's when my heart pumped full. When I seen you walking, I couldn't let you pass. Textbooks in tow, number two pencil pushed in the afro. I asked where she from and she said Glasgow. Wild, high striking, exoticness, a perfect hit for my liking. Overseas, across the pond, a short travel. Substance galore, another strong self for title. Flowing up the love stream, cherry wood paddle. Excuse me, queen, you look like you belong in my castle. Kinda like a fairy tale, no poison in the apple. She said when I spit the first door, her voice crackled. Digital clock stood still. Let me caress your mental, like verbally Copperfield. The whole ordeal felt so surreal. Love knocking at my front door, key under the mat. Enter at your own will. She's a die for if looks could really kill. She only fell once, you know that whole spell. Pumping on my bricks like, yo, you got to chill. Had scars on her heart that didn't get a chance to heal. And already trying to love again. Already trying to love again. Already trying to love again. Never fall in love. I could never fall in love. Don't wanna ruin. Yes, wir sind hier bei 1 Live 4. Die letzten beiden Freak Out R&B Tracks kamen zunächst von den Platinum Pied Pipers aus den USA, aus Detroit, neues Album Abundance, daraus Ain't No Ifs. Die Platinum Pied Pipers haben große, schwere Fürsprecher, wie zum Beispiel Questlove von den Roots. Jay Dilla hat bei ihrem Vorgängeralbum, als er noch lebte, mitgearbeitet. Und eben gerade verklungen, ganz fantastisch interessant, noch nie gehört, Cerebral Vortex und Eric L. aus offensichtlich Schweden. Zumindest in Stockholm wurde diese EP produziert. Kitty Cat Caboodle EP. Daraus habe ich gerade den Titel Never Fall in Love mit dem Rapper Stray gespielt. Hier im Hintergrund, das ist vom Hyperdub-Label von Code 9, auf dem sich in diesem Jahr verdammt viel tun wird. Es gibt etliche Alben, die geplant sind, darunter auch ein neues Album von Burial, und das soll wirklich amtlich sein. Iconica hier mit dem Titel Millie vom Hyperdub-Label. Find myself in a mess. watching the storm, but I can't hear the thunder. Like getting dipped in the sea, but I'm not going under. It ain't the same without ya. I guess this pain without ya. And when the lights go out, I pray I'll sleep until the morning. There's high hats, the bass drum, it hits hit. 1 Live 4 von Genius. Letzte Woche noch gespielt, habe ich hier in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen Track aus dem Koffer geholt. Dubstep Grime, das waren bisher so seine Stilmerkmale. Aber jetzt geht er hier mit Yellowtail auf ein hausartiges Parkett, auf eine Art, ich will mich hier nicht groß wiederholen, die ich wirklich überragend finde. Mein absoluter Number One Track ist das hier im Moment, Genius Yellowtail. Vorangeschickt habe ich die vermeintliche, in Klammern Fragezeichen, neue UK Supergroup Mongrel mit Musikern unter anderem der Arctic Monkeys, Baby Shambles unter Regie von Reverend and The Maker. Ich kenne nur bisher die Single Hit from the Morning Sun in diversen Remixen. Die Augen werden hier klar Richtung Floor geworfen. Der DJ Beware Remix gefällt mir ausgesprochen gut. Den habe ich eben gespielt von Mongrel. Wir kommen jetzt zu den Brazilian Girls. Bisherige Aufnahmen von denen fand ich nicht so spannend. Good Time heißt die neue Single, der bald ein Album folgen wird. Doch was ist das? Als ich mir die Remixliste durchlese, stoße ich auf einen Namen, einen Mann, der in den letzten 2 Jahren hinter den Kulissen Unglaubliches bewegt hat, brasilianische Musik Beilefang stark nach vorne geholt hat. In seinen DJ-Sets tauchten alle wichtigen neuen Namen auf. Die Rede ist von Diplo aus Philadelphia, der im Februar, also in diesem Monat, angeblich sein neues Album veröffentlichen soll. Wir hören ihn hier mit einem wirklich sehr ausgeflippten, minimalen Remix, Diplo Remix Good Time von den Brazilian Girls. Some people want to do crazy things in green amphibians. Some people want some to do as they please. We just want to have a good time. Some people go ooh, they go pot, they go key. Some people have nothing, want nothing, and are free. Some people want to burn the world with their greed. We just want to have a good time. What?

thousand miles apart. We're just two curious hearts. A thousand miles apart. We're just two curious hearts. A thousand miles apart. We're just two curious hearts. A thousand miles apart. We're just two curious hearts. A thousand miles apart. You can. Wir sind hier bei 1 Live 4. Dieser Track hier kommt im Original von dem Nürnberger Gespann Buzu Baju. Ich hatte die neue Maxi eigentlich schon zur Seite gelegt, weil ich die bisherigen Tracks von Buzu Baju eigentlich immer ganz hübsch fand, aber doch sehr stark so im Bereich der Gefälligkeit. Man kann es spielen, man muss es nicht spielen. Aber dann telefonierte ich mit jemandem, der mich darauf hinwies, check doch mal den Prinz Thomas Remix. Was ich tat, und ich finde ihn wirklich überragend, das ist der, den wir hier hören, der den Track so ein bisschen aus seiner Mollbeschaulichkeit in wirklich fiebriges Kraut-Disco-Fieber verwandelt. Same Sun ist soeben erschienen von Buzu Baju. Wir hören es hier entsprechend im Prinz Thomas Remix. Ich habe in der letzten Woche auf das Berliner Elektronikfestival Club Transmediale hingewiesen, das jetzt zu Ende ging bzw. geht. Es muss großartige Shows gegeben haben, habe ich mir berichten lassen. Gestern ein 3-stündiger Set von Scream und Banger, die Back-to-Back gewissermaßen immer abwechselnd gespielt haben, und den Club Maria am Ostbahnhof wohl in einen echten Teufelsküche-Kessel brodeln, irgendwas in der Richtung verwandelt haben. Zu den Highlights muss auch gezählt haben das erstmalige gemeinsame Live-Auftreten zwischen dem Fidget House Erfinder, er wird oft so genannt, Jesse Rose aus England, der mittlerweile in Berlin lebt, und Henrik Schwarz. Im Studio gearbeitet haben die beiden bereits vor Jahren mal auf dem Album von Jesse Rose, jetzt zum ersten Mal live unter den Namen Black Rose, also Black für Henrik Schwarz und Jesse Rose, das ist dann die Rose. Und wer Lust hat, mal auf die Seite von Club Transmediale zu gehen, der wird unschwer einen Link finden zu einem Sampler, der anlässlich des Festivals herausgegeben ist. Den kann man digital erwerben, sich runterladen und auf dem gibt es eine Exklusivnummer. Eben von Jesse Rose und Henrik Schwarz, die würde ich jetzt hier gerne spielen. Musik von der Club Transmediale Compilation. Dieser Beitrag von Jesse Rose und Henrik Schwarz heißt Stop, Look and Listen. Ich finde den wirklich spannend gemacht, brutalst, minimal teilweise. Man hört nur oft nicht viel mehr als eine Percussion-Spur. Dann wird regelrecht improvisiert mit Basssequenzen. Kurze, reingedroppte Klavier-Piano-Akkorde geben so einen Hauch Jazz dieser Nummer. Finde ich ganz interessant gemacht. Jesse Rose und Henrik Schwarz. Zwei Kumpel von Jesse Rose sind die Briten Switch. Und von denen spiele ich mal sowas Fidget House-artiges, nämlich Screams Midnight Request Line im Switch Remix. Bis gleich. Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Are we on the beat? Hier sind wir, es geht weiter mit Urlaub in Polen. By the hand. Ende Februar erscheint das neue Album des Duos Urlaub in Polen, Liquid. Vorab gibt es zwei Songs als berühmte Vorauskopplung. Theodor Flames ist einer davon, den ich eben gespielt habe. In dieser Show gilt, wie im richtigen Leben, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um dann sprichwörtlich zwei vorzugehen. Und im übertragenen Sinne gehen wir jetzt einfach mal mit diesem Titel hier einen Schritt zurück. Er kommt gewissermaßen im zurückgelehnten Half-Step, also halber Geschwindigkeit, wird aber, das kann ich ankündigen, zulegen. Der Produzent des Tracks, der hier im Hintergrund schon anrollt, ein ganz interessanter Mann, kommt aus Detroit in den USA, heißt Sinistar. Und sein Titel, das verrät vielleicht, was gleich auf uns zukommen wird, heißt Lynx is playing at my house. Hier ist Sinistar, den ich gleich dann nochmal in anderer Mission hier ins Spiel bringen werde. 1 Live 4, kleine Nachlässigkeit meinerseits. Vor diesem Track haben wir einen von Caliber aus Dublin gehört. Im Original von Zero T zusammen mit der Sängerin Steo. Refused heißt der Track, von Caliber remixed und unter seinem Artistnamen auch erschienen. Dieser Sinistar verbeugt sich hier ganz klar mit seinen reingedroppten Basstönen, mehr als dass es eine Linie wäre, mit diesem Donnergrollen vor dem englischen Drum-and-Bass-Producer Lynx. Entsprechend heißt der Titel Lynx is playing at my house. Sinistar, den ich gleich nochmal ins Spiel bringen möchte. Im letzten Jahr fiel mir ein brandneues Drum-and-Bass-Label auf namens Influence, das mittlerweile erst bei der 4., 5. Veröffentlichung ist. Ich will da noch auch hier mal einen Schritt zurückgehen zu Raw Q, der mit seinem Caspian Moon im letzten Jahr einen der für mich ungewöhnlichsten und besten Drum and Bass Tracks verfasst hat. Hier kommt Raw Q. Immer mehr Drum and Bass in einem neuen, sehr verspielten, mit vielen Melodiefragmenten versehenen Licht. Erneut war das Sinistar aus Detroit, den ich eben schon gespielt habe, jetzt als Mitglied der Influence-Familie, die klein ist, aber der ich zutraue, dass sie noch wachsen wird. Die insgesamt erst vierte Veröffentlichung, die fünfte ist aber auf dem Weg nach Deutschland auf dem Influence-Label Sinistar mit Leroy Jenkins. Hier im Hintergrund, das ist Marco Carola mit The Tribe. Titeltrack seiner aktuellen EP Marco Carola. Vor mir habe ich ein Cover, auf dem ich eine Frau erkenne mit halblangen, schulterlangen, ja so bis zur Schulter reichenden, dunkelrötlich blonden Haaren. Ich bin mit Farbbeschreibung, das ist eine Katastrophe bei mir. Sie trägt eine monströse, ganz dunkle Sonnenbrille, die eigentlich nur auf zwei Gesichter passt, nämlich das auf das von Kim Gordon von Sonic Youth oder wahlweise, wie ich mich habe überzeugen können, auf das von Eleni Mendel, die wir jetzt hören werden aus Los Angeles mit einer richtig coolen, so leicht windschiefen Bluesnummer, die ich einfach mal irgendwo heute hier dazwischen fegen wollte. Artificial Fire heißt die und ist der Vorbote zum gleichnamigen Album Artificial Fire, das in 14 Tagen erscheinen wird. Eleni Mendel. Say to you. learned all my life on the way to you. One day our love was over and gone. It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles. Find you alone. It's so many miles and so long since I met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. 1 Live 4. Ich bin für das, kann man für sagen, durch, ist besser. Durch das letztjährige Album des amerikanischen Hüttenmenschen Bon Iver. Hüttenmensch sage ich deshalb, weil er größtenteils bei Aufnahmen zu seinen Platten tatsächlich in entlegenen Gegenden, ich habe das auch schon mal ausgeführt, in Hütten lebt, sich von wilden Tieren ernährt, Hirsche schießt. Und Bon Iver, großartiger Mann. Sein letztjähriges Album war bei mir in meiner persönlichen Bestenliste. Und als ich vor kurzem auf dem hier mehrfach angesprochenen Eurosonic Festival in Groningen war, fand ich in einem der dort liegenden Plattenläden eine EP von ihm, die ich hier in Deutschland noch nirgendwo habe sehen können. Sie heißt Blood Bank, hat nur 4 Tracks, aber die sind wieder mal großartig, so liegen gebliebene Songs. Ein neuer, der Titeltrack, Blood Bank, gerade gespielt. 10 € ist nicht billig, aber man ist dann da doch Liebhaber und Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Bon Iver, Blood Bank. Davor haben wir die Kanadierin Feist mit Benjamin Gibbert zusammengehört. Der Name Benjamin Gibbert fiel heute schon einmal zu Beginn der Show. Die beiden mit dem Train-Song exklusiv aufgenommen für eine Compilation, die am 13. Februar, das ist ein Freitag, offiziell veröffentlicht wird, eine Doppel-CD. Sie heißt Dark Was the Night und sie ist überragend bestückt, zusammengestellt von den beiden Brüdern Aaron und Bruce Dessner von der New Yorker Band The National. Geht es darum, dass auf 2 CDs wirklich alles, was im Indie Rang und Namen hat, exklusive Songs aufnimmt für die Red Hot Organization, die seit vielen, vielen Jahren schon Geld sammelt, eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, um dieses Geld weltweit AIDS-Kranken zugänglich zu machen. 3 Tage später nach der Veröffentlichung am 16.02., daher auch die zeitliche Nähe, ist der Welt-AIDS-Tag. Ich spiele aber vorab schon mal was, um auf dieses wirklich überragend bestückte Doppelalbum, Doppel-CD hinzuweisen, auf dem übrigens mit einem exklusiven Track auch der gerade gehörte Bon Iver vertreten ist, beziehungsweise vertreten sein wird. Dark Was the Night, das wird der Titel dieser Doppel-CD sein, aus der ich hier mit Sicherheit und andere hier bei 1 Live ganz sicher auch noch weitere Tracks spielen werden. Bon Iver, Feist, Benjamin Gibbert, Eleni Mendel haben wir gehört. Hier kommt ein Sonderling, den schaffen wir noch, aus Berlin. Helveticone heißt der. Gutes Album, auch so ein bisschen Richtung Ambient, sehr bassig und mit der ein oder anderen Verrenkung, wenn man sogar will, mit zugekniffenem Auge in Richtung Dubstep. Hören wir mal, hier ist Phobia von Helveticone aus Berlin und seinem Album Bubblehum. Thank you. Code 9 und Badawi machen hier die Tür zu mit Den of Drums. Das ist der letzte Track der heutigen Show. Ich möchte mich bei dir und euch ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine gute, angenehme, gesunde, friedliche Woche und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Uhr.